Es weissagten aber der Prophet Haggai und der Prophet Sacharja, der Sohn Iddos, den Judäern in Juda und Jerusalem im Namen des Gottes Israels, der über ihnen waltete. Da gingen Serubabel, der Sohn Sealtils, und Jesua, der Sohn Josadaks, daran, den Bau des Tempels Gottes zu Jerusalem zu beginnen, und mit ihnen waren die Propheten Gottes und unterstützten sie. Zu der Zeit kamen zu ihnen Tatnai, der Statthalter des Gebiets jenseits des Stroms, und Starbosnai und ihre Genossen und sprachen also zu ihnen: Wer hat euch Erlaubnis gegeben, diesen Tempel zu bauen und diese Mauern zu vollenden? Sodann sprachen sie also zu ihnen: Welches sind die Namen der Männer, die diesen Bau ausführen? Aber das Auge ihres Gottes wachte über den Vornehmen der Juden, so dass man ihnen nicht Einhalt setzt, bis die Angelegenheit an Darius gelangt und der schriftliche Bescheid darüber zurückgekommen sein würde. Inhalt des Briefs, den Tatnai, der Statthalter des Gebiets jenseits des Stroms, und Starbosnai und seine Genossen, die Afasischer, die in dem Gebiete jenseits des Stroms wohnten, an den König Darius sandten, Bericht sandten sie an ihn und also stand darin geschrieben: Dem Könige Darius alles Heil. Kund sei dem Könige, dass wir uns nach der Provinz Juda zum Tempel des großen Gottes begeben haben, derselbe wird aus Quadersteinen erbaut und Gebälk in seine Wände eingesetzt, und diese Arbeit wird mit Eifer betrieben und geht unter ihren Händen gut vonstatten. Da haben wir ihre Vornehmen gefragt, folgendermaßen sprachen wir zu ihnen: Wer hat euch Erlaubnis gegeben, diesen Tempel zu bauen und diese Mauern zu vollenden? Und auch nach ihren Namen fragten wir sie, um dich in Kenntnis zu setzen, indem wir dir die Namen der Männer schrieben, die an ihrer Spitze stehen. Und folgendermaßen gaben sie uns Bescheid: Wir sind Knechte des Gottes des Himmels und der Erde und bauen den Tempel wieder auf, der viele Jahre vor unserer Zeit gebaut war, indem ihn ein großer König von Israel gebaut und vollendet hat. Weil jedoch unsere Väter den Gott des Himmels erzürnt hatten, gab er sie in die Gewalt Nebukadnezars, des Königs von Babel, des Chaldeers, der hat diesen Tempel zerstört und das Volk nach Babel weggeführt. Aber im ersten Jahres des Cyrus, des Königs von Babel, gab der König Cyrus Erlaubnis, diesen Tempel Gottes wieder aufzubauen. Auch die goldenen und silbernen Geräte des Tempels Gottes, die Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem weggeführt und in den Tempel zu Babel gebracht hatte, gab der König Cyrus aus dem Tempel zu Babel heraus, und sie wurden dem von ihm eingesetzten Statthalter namens Sesbazar übergeben. Und er gebot ihm: Nimm diese Geräte, ziehe hin und lege sie im Tempel zu Jerusalem nieder, und der Tempel Gottes soll wieder aufgebaut werden an seiner früheren Stelle. Alsdann kam dieser Sesbazar, legte den Grund zum Tempel Gottes in Jerusalem, und seit dieser Zeit und bis jetzt baut man daran, und noch ist er nicht vollendet. Und nun, wenn es dem Könige recht ist, möge man im königlichen Schatzhause dort in Babel nachforschen, ob es sich so verhält, dass vom König Cyrus die Erlaubnis erteilt worden ist, diesen Tempel Gottes zu Jerusalem zu bauen. Und der König wolle uns seine Willensmeinung in dieser Sache zukommen lassen.